Weiß Ihr Freund nicht weiter? Hat Ihre Schwester Probleme? Dann helfen Sie bestimmt gern mit einer guten Idee. Mit der Startphrase »Ich meine, du solltest« beginnen Sie einen Tipp. Sagen Sie der Person zum Beispiel »Ich meine, du solltest mehr üben«, denn das bedeutet »Ich finde, das wäre eine gute Idee«. Und wir meinen, Sie sollten auch diese Wörter gut üben. Wiederholen Sie also nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Irgendeine bessere Idee. Sie suchen eine bessere Idee? Ganz egal welche? Dann suchen Sie irgendeine. Das kann eine von dieser oder einer anderen Kategorie sein. Dir steht das Ego im Weg. Oh je, da findet sich aber jemand sehr wichtig. Bei Problemen hilft das oft nicht weiter, denn die Person findet sich zu toll, um Lösungsideen zu akzeptieren. Ihr Ego steht ihr im Weg. Hinbekommen. Dieses Verb mit Präfix bedeutet etwas zu Ende und mit gutem Resultat machen. Was bekommen Sie gut hin? Was nicht? Gut umgehen mit. Angst und Panik sind nicht leicht zu lösen. Aber wie kann man gut darauf reagieren? Oder anders gesagt, wie geht man gut damit um? Leo ist nervös. Seine Freundin Tanja merkt das natürlich sofort. Es muss doch irgendeine bessere Idee geben. Hey, du sitzt da jetzt seit 2 Stunden dran, was ist los? Ach, nichts. Alles gut. Ich lese nur meine Unterrichtsnotizen. Leo, ich kenne dich doch. Du warst gestern schon so komisch. Genau nach der Coachingstunde, die du diesem Sprachschüler gegeben hast. Wirklich, Tanja. Ist nicht so wichtig. Ich bin ein Psychologiestudent. Ich muss einem Schüler doch bei ein bisschen Prüfungsangst helfen können. Aha, also steht dir dein Ego im Weg. Was? Nein, ich... Okay, vielleicht hast du ja recht. Ich kann ihm wirklich nicht helfen. Er hat so große Angst vor seiner Deutschprüfung. Und mein Coaching hilft ihm gar nicht. Und jetzt machst du dir Sorgen, dass du kein guter Psychologe wirst? Ich müsste das doch hinbekommen. Ich müsste ihm mehr helfen. Ich meine, es ist nur eine Sprachprüfung. Nur eine Sprachprüfung? Erinnerst du dich nicht mehr an meine Panikattacken vor meiner Französischprüfung? Das war doch was anderes. Nein, war es nicht. Weißt du, wer mir damals richtig geholfen hat? Deine Tante Rita. Rita? Die? Ja, schon vergessen? Sie weiß ganz genau, wie man mit Angst vor einer Sprachprüfung umgehen kann. Du meinst, ich sollte... Sie nach einem Tipp fragen? Ja, ganz genau. Das macht dich doch nicht zu einem schlechteren Psychologen. Im Gegenteil. Du hast recht. Wir Männer und unsere Egos, oder? Das hast jetzt du gesagt.